Erster zu dieser Zeit schickte Merodach Baladan, der König von Babel, einen Brief und Geschenke an Hiskia. Er hatte gehört, dass Hiskia krank war und wieder gesund wurde. Zweiter Hiskia freute sich über die Gesandten. Er zeigte ihnen sein Schatzhaus mit Silber und Gold. Er zeigte ihnen auch Gewürze, Öl und seine Waffenkammer. Hiskia zeigte ihnen alles in seinem Palast und in seinem Reich. Dritter dann kam der Prophet Jesaja zu König Hiskia. Er fragte ihn, was haben diese Männer gesagt? Woher kommen sie? Hiskia antwortete, sie kommen aus einem fernen Land, aus Babel. Vierter Jesaja fragte weiter, was haben sie in deinem Palast gesehen? Hiskia antwortete, sie haben alles in meinem Palast gesehen. Ich habe ihnen alle meine Schätze gezeigt. Fünfter dann sagte Jesaja zu Hiskia, höre, was Gott sagt. Sechster, es wird eine Zeit kommen. Dann wird alles aus deinem Palast nach Babel gebracht. Auch alle Schätze deiner Väter werden dorthin gebracht. Nichts wird hier bleiben, sagt Gott. Siebter Mann wird auch einige deiner Söhne nehmen. Sie werden im Palast des Königs von Babel dienen. Sie werden dort als Diener arbeiten. Achter Hiskia sagte zu Jesaja, das Wort Gottes, das du gesagt hast, ist gut. Er dachte, solange ich lebe, wird es Frieden und Sicherheit geben.